WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freithemennacht heute. Also, wer gerne hier mit mir reden möchte, egal über welches Thema, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist 19. Ist Richard und 19 Jahre alt. Hallo Richard. Oh, hi. Ja, Richard. Ich grüße dich. Ich bin so nervös, sorry. Ist mein Thema, ist irgendwie verkrampfte Toleranz, die ich in meinem Umfeld sehr oft sehe und die mir auch total auffällt, obwohl ich ja noch relativ jung bin. Moment, verkrampfte Toleranz? Ja. Was meinst du konkret damit? Damit meine ich, dass man irgendwie, also mir scheint das so, dass man heutzutage darf man sich nicht mehr kritisch äußern gewissen Gruppen oder Gruppierungen gegenüber, ohne dass man gleich Tausenden von Menschen, die teilweise gar nichts damit zu tun haben, auf die Füße tritt und die dann auch erzürnt auf einen sind. Okay, ich ahne, was du meinst. Sag trotzdem ein paar konkrete Beispiele. Zum Beispiel, ich nehme jetzt gerade irgendwie das, wo ja jetzt der Brennpunkt total drauf ist, ich nehme jetzt mal Islamismus und so, oder Islam. Man darf eigentlich, also man muss sehr, sehr vorsichtig sein und es kann durchaus passieren, dass jemand, der sich nicht ausdrücken kann, in jetzt gewählten Worten, dass der dann total sich verspricht oder so und dann gleich ist man im Shitstorm, dann wird man gleich irgendwie als rechts dargestellt. Ich will jetzt nicht beschönigen, dass einige Leute tatsächlich solches Zeug sagen, gerade jetzt, aber ich meine, es passiert auch, wenn man jetzt eigentlich als Außenstehender seine Meinung dazu abgibt, dann kann es sehr schnell passieren, dass man also irgendwie zugeteilt wird, obwohl man ja eigentlich nicht nur kritisch hinterfragt. Und das beobachte ich in ganz vielen Aspekten auch so jetzt, so ein anderes Schlagwort, das mir total auf der Zunge liegt, ist jetzt so Feminismus eigentlich so, was in den USA jetzt total am Boomen ist auch. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern, bis das hier in Europa ein Thema wird und so. Und ja. Ich hoffe nicht, dass es noch mehr wird. Das reicht mir so schon. Ja, ich finde es auch total, ich meine, was Frauen sich da erlauben unter dem Deckmantel Feminismus und wie die über Männer herziehen, das dürfte sich kein Mann erlauben, ohne dass dann gleich total der Shitstorm losbreche. Und das ist ja eigentlich auch total die Doppelmoral, weil die ja gleich Gesundheit wollen. Also ich finde es lächerlich. Also ich gebe dir voll und ganz recht, Richard. Das geht mir auch auf die Nerven, dass man gewisse Sachen mit äußerster Vorsicht nur benennen darf oder ansprechen darf oder sich positionieren darf. Und wenn man in eine Nuance zu weit geht, dann ist man gleich in der rechten Ecke oder ein Macho oder ein, weiß ich was, was ist alles. Und ich finde, also ich prophezei jetzt mal, dass das noch viel schlimmer wird, weil jeder hat den Sang irgendwie so gespielt, liberal und alles ist gut und man darf nichts mehr hinterfragen, das wird immer mehr kommen, habe ich das Gefühl. Also ich will jetzt, keine Ahnung, ich bin ja auch nicht klar konservativ, aber ja. Somit entwickelt sich alles irgendwie vielleicht beinahe zu einer Diktatur der Political Correctness. Ja, total dämlich eigentlich. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt gleich noch so, ich habe, weil mir so also total langweilig war, habe ich eine Sendung von ihr geschaut, 1996. Da war ich 2 Monate alt. Und irgendwie hat es auf mich so gewirkt, als wären die Leute damals viel freier gewesen. Also man musste nicht jedem irgendwie noch einen Psychologen an die Hand geben nach einem Gespräch. Man konnte auch einfach Tschüss sagen und das war gut. Und die Gespräche waren auch nicht so verkrampft irgendwie. Also ich finde, da konnte jemand über den übelsten Fetisch reden und es ging dann weiter. Weißt du, wir bemühen uns ja hier immer noch doch noch relativ normal zu sein. In dieser Sendung reden wir auch mit Leuten von Pegida zum Beispiel. Was ja auch ein großes Tabu die ganze Zeit irgendwie war, weil man gesagt hat, das sind alles Nazis und Pack und so. Das sehe ich halt nicht. Ich finde, dass man auch mit den Leuten reden kann, solange man reden kann. Zum Thema Islam gibt es in dieser Sendung auch sehr kritische Äußerungen. Ich hoffe, du weißt das. Ja klar, ich schaue euch total oft an. Und zum Thema Islamismus, zum Thema Feminismus, ja auch. Also das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Echt? Okay. Wie stehst du denn dazu? Du bist 19 Jahre alt, das kannst du nicht wissen. Ich bin ja aufgewachsen hier in Köln mit der Feministin schlechthin, nämlich mit Alice Schwarzer. Okay, kenn ich nicht. Kennst du gar nicht? Ah. Nein, sag mir nichts, also ich kenne es eher von der USA und da ist es total überdreht, ja. Ja, und ich kriege einen Hals, wenn ich Alice Schwarzer höre, diesen Namen, weil das so totalitäres, ideologisches Zeug ist, was die von sich gegeben hat. Natürlich in Feministenkreisen ein Megastar ist, das interessiert mich aber wenig. Aber ich finde es schade, dass das irgendwie, also man kann es echt, es zieht linear zum Islamismus, weil es gibt ich würde mal behaupten, es gibt total viele Frauen, die eigentlich für die gerechte Sache da dabei sind beim Feminismus. Ja, absolut. Und das geht dann irgendwie unter, weil die am lautesten schreien und das Dümmste machen, die kriegen dann auch die meiste Aufmerksamkeit. Also ich würde auch sagen, es ist total der Fehler der Medien, die jetzt dann auch die Scheinwerfer für die Leute liefern und dann sagen spot on und dann, ich weiß auch nicht. Also kann man nur im eigenen privaten Kreis oder wir im Rahmen unserer kleinen Sendung versuchen, ein wenig dagegen zu halten. Auf dass wir wirklich in einem freien Land weiter uns frei äußern können, eben auch zu Themen, die ein bisschen schwierig sind und ein bisschen heikel sind, ohne gleich irgendwie an die Wand gestellt zu werden. Ja, ich finde es halt auch schwierig, man wird halt immer, es gibt nur noch die Extreme irgendwie. Also man darf fast nicht mehr in der Mitte sein. Wenn man irgendwas sagt, dann heißt es entweder ist das total, bist du dann gleich rechtsradikal oder du bist halt total links. Also ich finde es lächerlich irgendwie, dass man nicht mehr sich ganz kritisch äußern darf zu was auch berechtigt ist. Und ja. Richard, danke für diesen Aspekt und danke für deine Meinung. Ja, kein Ding. Die hier sehr willkommen war. Okay. Alles Gute, Richard. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. 0800 220 50 50, freie Themennacht heute. Und ich bin verbunden jetzt mit Sascha. Und Sascha ist 26. Guten Morgen, Sascha. Hallo, Domian. Hallo, Sascha. Das klingt merkwürdig. Ja, ich rede mit einem Sprechstärker. Ah, mit einem Sprechcomputer. Genau, das Gerät heißt Servox Digital. Sagst du es nochmal? Servox Digital. So nennt man das? Ja. Ja. Warum musst du mit einem Sprechcomputer sprechen? Und zwar, ich habe seit meiner Geburt einen Luftröhrenschnitt. Du hast seit deiner Geburt einen Luftröhrenschnitt? Ja. Warum? Weil ich eine Frühgeburt bin. Weil du was? Ich bin eine Frühgeburt. Das kann ich jetzt nicht verstehen. Ich bin ein Frühchen. Ein Frühchen, ah. Genau. Und wieso musste dieser Luftröhrenschnitt dein ganzes Leben lang dann beibehalten werden? Ich esse immer Folgendes. Da wuchs immer fremdes Fleisch. Das ist ein bisschen schwierig. Ich kann dich nicht so ganz gut verstehen. Also ich frage es anders. Ja. Das heißt, du kannst überhaupt nicht mit deiner eigenen Stimme sprechen? Nee. Hast du überhaupt Stimmbänder? Nee, die hast du meine Stimme kaputt gemacht. Die sind damals kaputt gemacht worden? Ja. Ja. Ich wurde 46 Mal an der Luftröhre operiert. Du wurdest 46 Mal an der Luftröhre operiert? Ja, für mich, ja. Und daher haben die Ärzte meine Knochen kaputt gemacht. Wie geht es dir denn sonst körperlich? Naja, geht so. Ich habe noch eine Gehbehinderung dazu. Eine Gehbehinderung? Ja, ich kann nicht laufen. Ja, das heißt, du sitzt im Rollstuhl? Genau. Ja. Kannst du, du bist 26 Jahre alt, kannst du einem Beruf nachgehen? Ja, ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt. Ah ja. Mhm. Leider kann ich dich ja nicht sehen, sondern nur hören. Ja. Wie sieht man, dass du so ein Gerät an dir trägst oder bei dir hast? Ja, das Gerät heißt Servox Digital, vielleicht kannst du im Internet nachher nachschauen. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also das Gerät heißt Servox, also Ja, wie das Gerät heißt, ist ja egal. Wie sieht denn das aus? Blau. Und wie groß ist das? Ja, ist so mittelgroß. Und wo befindet sich das Gerät? An deinem Hals oder trägst du es vor der Brust? Ich halte es an die Stimmbänder. Also an. Ach so, du hältst es an die Stimmbänder. Genau. Ah, verstehe. Ist es so 10 Zentimeter groß ungefähr? 10? Ja, sagen wir 5. 5 Zentimeter. Genau. Aber dann, das heißt, du musst es immer mit der Hand dann da an den Hals halten. Genau. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe das gelernt. Ich habe Logopädie gemacht, 3 Jahre. Ja. Ich muss das lernen. Ja. Kommst du so im normalen Alltag damit zurecht? Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Wie reagieren die Menschen auf dich? Meisten haben Angst. Weil das so fremdartig klingt. Genau. Und Aber du, wenn man dich sieht, dann bewegst du ja ganz normal die Lippen. Ja. Hältst du nur das Gerät dahin? Genau. Ja. Wie ist denn das so in deinem Privatleben? Ist es auch schwierig, Freundschaften oder Beziehungen zu knüpfen mit diesem Handicap? Ja, es ist sehr schwer, weil die meisten Frauen nur Mitleid haben. Die meisten Frauen haben nur Mitleid? Genau. Hast du eine Freundin zurzeit? Ich hatte eine Freundin. Was ist genau der Grund deines Anrufes? Ja, weil ich sehr schwer Kontakt knüpfen kann. Sag's nochmal. Ich kann sehr schwer Freundschaften knüpfen, weil die meisten nur Mitleid haben. Ah, das ist auch der Grund deines Anrufes. Genau. Hattest du denn schon mal eine Beziehung? Ja, die ging 3 Monate lang. Und glaubst du, oder was glaubst du, woran die Beziehung dann letztendlich gescheitert ist? Aus Mitleid, das war aus Mitleid. Aber du triffst doch in der Behindertenwerkstatt, wo du arbeitest. Ja. Hast du doch es zu tun mit vielen Menschen, die in irgendeiner Form ein Handicap haben. Gibt es da dieses Mitleidgefühl auch, das dir entgegenschlägt? Das auch, ja. Aber die meisten, die zeigen das nicht gleich. Mhm. Diese Frau, mit der du da kurz zusammen warst, ja, von der du gerade gesprochen hast, war das eine Frau ohne Behinderung? Genau, ohne Behinderung. Wie hattest du sie kennengelernt? Aus dem Internet. Mhm. Warst du ehrlich? Hast du gleich alles geschrieben, was los ist mit dir? Genau, ich habe gesagt, dass es nicht einfach mit mir ist durch diese Einschränkungen. Mhm. Aber sie hat dann auch Mitleid gemacht mit der Zeit. Ich habe das gemerkt. Mhm. Wie hat sie denn reagiert, als sie dir zum ersten Mal gegenüber saß oder stand? Sie hat geweint. Sie hat geweint? Ja. Das will man ja auch nicht haben. Ja. Sie hat geweint aus Mitleid. Das ist natürlich in der Tat, da gebe ich dir recht, keine gute Grundlage für eine Beziehung oder für eine Liebesbeziehung. Weil erstmal meinst du, Romian, stimmt nicht so, wie du bist, aber das war gar nicht der Fall. Ich habe nicht verstanden. Sie hat mir erstmal gesagt, stimmt nicht so, wie du bist. Mhm. Aber das war nicht der Fall. Das war nicht, überhaupt nicht der Fall, nee. Was machst du so in deiner Freizeit, Sascha? Ich gehe gerne feiern. Du gehst gerne feiern? Ja. Aber dann musst du in der Disco dein Gerät immer mitnehmen. Ich schreibe mein Handy auf, was ich möchte. Du schreibst es auf, was du möchtest, ins Handy? Genau. Ah. Und zeig das den Leuten dann. Ah. Wobei, alles ist kompliziert dann, ne? Ist nicht einfach, nee. Bitte? Ist nicht leicht. Ist nicht leicht, ja. Wie versuchst du denn außer Internet Mädels kennenzulernen? Bei Facebook. Ja, ja, aber ist auch sehr schwierig. Das glaube ich. Nun gab es eine Beziehung, die 3 Monate gedauert hat. Gab es denn schon mal andere, noch kürzere Kontakte? Eigentlich nicht, nee. Also nur, ich war, wenn ich ehrlich bin, war ich ein paar Mal im Modell. Ich wollte gerade sagen, dann hast du sexuell deine Kontakte noch nicht gesammelt, aber du hast sie dann im Bordell gesammelt. Aber wie war das denn im Bordell? Wie haben denn die Mädels da reagiert, als du dann da reingekommen bist und eben auch so gesprochen hast? Die wollten nicht mit mir Sex haben. Die haben mich gleich wieder abserviert. Ist es denn gar nicht im Bordell zu Sex gekommen? Doch, in manchen schon, aber in den meisten Fällen haben die mich gleich abserviert. Also die meinten gleich, du kannst gleich wieder gehen, die Frauen wollen nicht. Aha. Die haben Angst. Das finde ich völlig verrückt. Wieso hat man da Angst? Man ist vielleicht irritiert und man ist unsicher, wie man sich dir gegenüber verhalten soll. Aber warum haben die Angst? Hast du eine Erklärung? Die haben mir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Sex habe wegen meiner Gehbehinderung. Weil ich habe ja auch eine Spastik an den Beinen. Und das hat die komplett abgeschränkt und die haben mich gleich wieder abserviert. Ja. Das ist interessant, dass du uns das mal erzählst, weil so wir Normalos uns gar nicht das so ausmalen können, in welchen Schwierigkeiten jemand lebt wie du, der eine solche Behinderung hat und dass selbst im Bordell man abgewiesen wird. Was, Sascha, ist so dein Traum vom Leben? Was möchtest du gerne haben und erreichen? Also was ich Mhm. Und dann vermutlich auch eine Familie irgendwann? Ja, laufen werde ich definitiv nicht, das ist nicht unklar. Ja. Aber vielleicht kann man ja mit der Zeit, mit der medizinischen Zeit, den Luftreißen Effekt machen. Schließen. Sag's bitte nochmal. Ich hoffe, dass die Medizin sich so weit entwickelt, dass mein Luftreißen geschlossen wird. Ah, ich verstehe. Dass die Medizin sich so weit entwickelt, dass du vielleicht irgendwann doch normal sprechen kannst. Genau. Ja. Diese Hoffnung oder so eine hauchdünne Chance besteht. Ja, besteht ja. Nicht. Ich kann ja erst an mir gesagt, das wird nicht passieren. Mhm. Mhm. Pass mal auf, Sascha, du bist jetzt wirklich ein absoluter Sonderfall. Und ja. Ich sage ja immer hier, wir machen hier keine Kontaktbörse. Ja. Das machen wir auch nicht, weil sonst können wir hier keine normale Sendung mehr machen. Ich weiß, du willst, ich wollte eine Sendung schon derbe lang. Ja, aber du bist so ein Sonderfall und keine Regel ohne Ausnahme. Ich erkläre dich jetzt mal ganz frei zur Ausnahme. Dankeschön, Tomic, danke dir. Wenn jemand, eine nette Frau, dich vielleicht kennenlernen möchte, der das relativ wurscht ist, dass du durch sein Gerät redest und dass du eine Gehbehinderung hast, die möge sich doch bitte an uns wenden. Und wir stellen den Kontakt her und dann musst du natürlich für dich entscheiden, ob du mit dieser Person Kontakt haben möchtest. Ich komme aber aus Berlin, ist das okay, oder? Du kommst aus Berlin? Ja. Ja, das ist gut. Das wollte ich dich jetzt nämlich noch fragen. Das ist wichtig. Also in Berlin gibt es ja genug Mädels. Vielleicht ist die eine oder andere darunter. Da kann es denn auch eine Frau sein, die selbst auch eine Behinderung hat? Ja, natürlich. Ja, da bist du ganz offen und da muss man dann sehen. Du musst nicht verarscht werden, das ist das Ding. Genau. Sehr wichtig. Genau, das ist das A und O. Das verstehe ich sehr gut. Sascha, so verbleiben wir mal. Mal sehen, welche Mädels uns aus Berlin schreiben oder mailen. Ja. Und dann setzen wir uns mit dir in Verbindung und dann musst du entscheiden, mit wem du Kontakt aufnehmen möchtest. Sehr gern. Dann wünsche ich dir alles Gute und wir drücken mal gemeinsam die Daumen, dass da ein paar gute Mails reintrudeln hier bei uns. Alles klar, ich danke dir, Domain, ja. Sehr gerne. Tschüss, alles Sascha. Klar. Ciao. Ne, wenn man sich dann gewöhnt hat, kann man ganz gut mit ihm reden. Am Anfang ist es ein bisschen merkwürdig und irritiert, aber wenn man sich dann konzentriert, dann geht das sehr gut. Und ich glaube, wenn man ihm gegenüber sitzt und die Mundbewegung auch noch sieht, dann ist das überhaupt gar kein Problem. So, ihr Lieben, hier ist Herbert, 82. Hallo, Herbert. Hallo. Ja, ich grüße dich. Hallo, schönen guten Abend oder schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe nicht viel Gutes im Leben gehabt. Als ich 11 Jahre alt war, war ich mitten im Kampfgebiet zwischen den Russen und den Deutschen. Und ich wurde als 11-jähriger Zeuge, wie Mädchen und Frauen vergewaltigt wurden. Und damals hatte ich mir geschworen, du wirst mal Polizist, um mal später diese Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Diese Mädchen und Frauen wurden von russischen Soldaten vergewaltigt? Ja, selbst meine Mutter wollten sie vergewaltigen und ich konnte dennoch, wir waren im Schlafzimmer mit meinem 2 Jahren älteren Bruder ins Wohnzimmer laufen und unsere Mutter festhalten und kam geschrien und dann hat er losgelassen und hat dann eine Frau vor unseren Augen vergewaltigt, die sich zu uns geflüchtet hatte, weil sie Angst hatte. Das war damals. Mhm. So, dann bin ich dann zum Bundesgrenzschutz gegangen und hatte 1956 einen schweren Verkehrsunfall, habe 17 Wochen im Krankenhaus gelegen und lernte da eine ganz liebe Krankenschwester kennen, die ich dann 58 auch geheiratet habe. Mhm. Und diese Frau bekam dann 1989 Lungenkrebs. Also so lange warst du mit der Frau zusammen? Ja. Dann bekam sie Lungenkrebs und 89 war das. 89 und ich fragte dann die behandelnde Ärztin, welche Lebenserwartung sie noch hat. Und dann sagte mir die Ärztin ja 1 Jahr. Und es kam auch tatsächlich so auf den Tag genau. Mhm. Nach 1 Jahr verstarb sie und in dieser Zeit bin ich schon fast mit verstorben. Ich war so abgemagert. Jedenfalls, ich habe sie zu Hause im letzten Vierteljahr hier bei mir in der Wohnung gepflegt und betüdelt. Mhm. Gab damals noch nicht diesen Pflege-Dingsbums da, ne? So, und liebe Freunde hatten mich dann ein paar Jahre später mit einer Frau zusammengebracht, die ebenfalls verwitwet war. Und wir heirateten und hatten wieder eine schöne Ehe. Und 2006 bekamen wir plötzlich die Diagnose, auch sie hatte Lungenkarzinom und nachher Gehirnmetastasen. Und sie verstarb mir nach anderthalb Jahren. Das heißt, du hast es zweimal diesen Horror mitgemacht. Und ja, dabei waren wir noch ein paar Jahre davor während einer Kreuzfahrt in Israel und waren in Bethlehem. Und in Bethlehem gibt es ja diese Geburtskirche von Jesus. Genau, ja. Und da waren wir auch drin, die Geburtsstelle liegt im Keller und da ist ein großer Stern von Mosaikstein und da hieß es, ihr müsst den Stein berühren und dann wünscht euch was und wir wünschten uns, dass wir noch sehr lange zusammen leben können. Und das half alles nichts. Meine zweite Frau verstarb mit 64 Jahren. Das heißt, du warst oder bist ein gläubiger Mensch? Ja, na, so einigermaßen evangelisch. Jedenfalls, als das geschah, war für mich der Glaube an Gott total erledigt. Ah. Und 8 Wochen später, nachdem meine Frau verstorben war, musste ich nachts mit Rettungswagen ins Krankenhaus, weil ich keine Luft mehr bekam. Und ich musste mich einer schweren Herz-OP unterziehen, weil die eine Herzklappe defekt war. Ich wurde operiert, die Operation war nicht sehr leicht. Und dann hat es etwa ein Jahr gedauert, bis ich mich davon erholt hatte. Und dann bekam ich die Makulakrankheit. Was ist das? Augenkrankheit. Die Netzhaut blutete. Ich wurde 5-mal operiert. Wie ist das heute? Kannst du noch sehen? Ich kann nicht mehr lesen, nicht mehr schreiben, bekomme auch Blindengeld und bin also auf fremde Hilfe angewiesen. Herbert, kann es sein, so wie ich dich jetzt verstanden habe, dass das Leid, was du hast ertragen müssen, besonders durch die beiden Todesfälle deiner Ehefrauen, dass dich das vom Glauben weggezogen hat? Ja, ja. Als meine zweite Frau auch noch verstarb. Da hast du gedacht, da habe ich gesagt, so, also für mich ist Gott erledigt, für mich gibt's keinen Gott mehr, für mich gibt's kein Heiligabend mehr, für mich gibt's keine christlichen Feiertage mehr, obwohl meine Tochter mich jedes Jahr zu Heiligabend oder meine Schwiegertochter zu sich haben möchten. Und ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe, ich will mit dem Kram nichts mehr zu tun haben. Für mich hat sich Gott erledigt. Bei mir wird auch nicht mehr in der Wohnung geschmückt, was... Bei meinen Frauen immer der Fall war. Wenn du vorher ein gläubiger Mann warst, ein gläubiger Christ warst, ja. Hast du nach diesen schweren, tragischen Schicksalsschlägen mal mit einem Pastor gesprochen, einem Pfarrer gesprochen? Ich hatte, als meine zweite Frau gestorben war, hatte ich dem Pastor die Trauerrede geschrieben. Du hast sie ihm geschrieben? Ja. Aha. Und wie das denn so üblich ist, dann kommen ja die Pastoren ins Haus. Und ich hatte also wirklich nur den ganzen Lebenslauf meiner Frau geschrieben, was sie auch alles hatte durchmachen müssen. Meine erste Frau war Krankenschwester und meine zweite Frau war eine Bäuerin. Meine zweite Frau hat von ihrem Leben überhaupt nichts gehabt. Die hat das Wort Urlaub nicht gekannt und gar nichts. Aber es erbte denn ihr Sohn den Bauernhof und ich hatte sie ja dann geheiratet und sie zog zu mir in mein Haus. Und ich habe mit ihr noch schöne Jahre verlebt, mit schönen Urlaub gemacht. Und wir kommen nochmal auf die Trauerrede. Du hast dem Pastor die Trauerrede geschrieben. Ja, die habe ich geschrieben und dann ihm dann vorgelegt, als er denn hier im Haus war. Und dann, ich meine, der Pastor war sowieso nicht sehr beliebt, aber weil ich wusste, dass der auch mitunter so fies sein kann, hat er sich das durchgelesen und sagt, an diese Rede bin ich nicht gehalten. Ich sage, ist in Ordnung, aber wenn Sie anfangen sollten und sagen, das war Gottes Wille, dass meine Frau gestorben ist, dann gehe ich aus der Kirche raus. Und dann gehe ich sofort raus. Und wie hat er reagiert? Ja, er hat da so ein bisschen rumgesappelt und so weiter. Ich meine, der war nicht sehr beliebt, der Kamerad. Das heißt, er hat dann die Rede so gehalten, wie du sie geschrieben hast? Einiges oder sehr vieles von meiner Rede hat er bei der Predigt gebracht. Aber diesen Satz hat er nicht gesagt, es war Gottes Wille. Nein, das hat er nicht. Ich habe gesagt, wenn Sie das sagen, dass das Gottes Wille war, dass meine Frau gestorben ist. Ich sag, dann verlasse ich fluchtartig die Kirche. So hätte er, auch wenn es ein netter Mensch gewesen wäre, hätte er es dir wahrscheinlich auch erklärt. Es ist Gottes Wille, aber es ist ein unergründlicher Wille und der Mensch versteht die Zusammenhänge nicht. Aber man muss sich in Gottes Hand begeben, auch im Leid. So wären wahrscheinlich die Worte gewesen. Ja, es ist schon so. Aber ich sag, von dem Tage an, als meine zweite Frau nun auch verstorben war, meine erste Frau war schon, die war ein Engel, die war Krankenschwester, die hat Überstunden gemacht, noch und noch, bevor ihre Patienten nicht versorgt waren, kam sie nicht nach Hause. Und meine zweite Frau, die hat auch nur gearbeitet auf dem Hof wie so ein Kuli. Und die ist bei mir richtig aufgelebt. Mhm. Wir haben so schöne Urlaube gemacht. Und das ist mein Trost heute, dass ich mit ihr noch so schön Urlaub machen konnte. Ja, da ist jede gute Stunde ist wertvoll, die man miteinander verbracht hat. Wir machten einige Kreuzfahrten und waren in dem Land und dem Land und eine Flussfahrt, Wolgafahrt durch Russland und was nicht alles. Mhm. Und sie war so glücklich und froh. Herbert, gestatte mir noch eine Frage. Ich möchte mit dir nochmal in deine Vergangenheit gehen. Du hast gerade angefangen, dass du schon als Kind sehr schlimme Sachen erlebt hast. Ja. Und du bist ein erfahrener Mann und im Laufe der Jahrzehnte, die danach folgten, hast du auch auf der Welt sehr schlimme Sachen mitbekommen. Richtig. Warum bist du aufgrund dieser Dinge nicht schon früher nach deiner Auffassung vom Glauben abgefallen? Ja, eigentlich, ich habe das immer noch so alles so über mich ergehen lassen, aber der Schlag kam erst nach zwei Frauen, wo ich gesagt habe, jetzt hast du die zweite Frau verloren. Nun reicht es. Und nun reicht es. Und wenn ich dann immer höre, da ist ein Tsunami und da werden so und so viele Leute ermordet. Wo ist Gott? Wo ist der denn? Ich habe schon oft mal mit Leuten gesprochen, die sehr christlich sind. Ich sage, warum habt ihr in der Kirche kein Bild von mir, vom lieben Gott hängen? Da wissen wir nicht. Ich sage, nee, weil die noch nie einer gesehen hat. Wie denkst und du? Da wie war das für mich... war Schluss, wie, denk, wie denkst du jetzt über deinen deinen Tod und was passiert, wenn du tot bist? Ja, das habe ich schon mit meiner Tochter alles klar gemacht. Wenn ich versterbe, keine Trauerfeier, keine Verschickung der Todesanzeigen, keine Anzeige in der Zeitung. Ich will mich denn durch eine Feuerbestattung verbrennen lassen. Und dann hier bei uns haben wir so einen schönen Wald. Da kann man sich im Wald, die Urne im Wald, Friedwald, unter Bäumen begraben werden. Das heißt, und das ist für mich erledigt. Und das heißt, für dich gibt es auch keine Seele und kein Leben nach dem Tod? Nichts mehr. Dann will mir der einer was erzählt. Es gibt noch ein Weiterleben nach dem Tod und so weiter. Den solchen. Wir haben so viele Wissenschaftler auf der Welt. Und wenn einer mal mit dem Flugzeug geflogen ist, wenn er 9000 Meter Höhe ist, da sind 50 Grad minus. Wo soll da irgendjemand sein? Und wir haben so viele Satelliten im Weltall. Wo ist denn da? Wo ist denn da Gott? Wo ist er denn? Den gibt es überhaupt. Und wenn es Gott gäbe, warum lässt er denn diese ganzen Unglücke zu, die auf der Welt passieren, dass Menschen zigtausend in Syrien, wo nicht überall Kinder und Frauen ermordet werden? Wo ist denn Gott? So, das war nochmal eine Replik auf gestern, auf unsere Sendung gestern, die ja zum Thema Gott stattgefunden hat. Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Meinung, Herbert. Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und wir sind jetzt verbunden mit Steve. Steve ist 26. Guten Morgen, Steve. Guten Morgen, Domian. Hallo Steve. Ja. Du klingst ein bisschen sehr komisch. Kannst du irgendwie näher ans Telefon gehen oder irgendwie was anders machen? Nee, ich bin schon am Fenster. Also dein Kollege hatte mir schon gesagt, das ist ein bisschen eigenartig. Ja, aber du sollst richtig in das Mikro sprechen. Das klingt so weit weg. Na, jetzt besser? Wir versuchen das. Das ist mal lustig. Ich wollte sagen, jetzt besser und dann weiß ich ja noch nicht, ob es jetzt besser ist. Ach so. Wir legen mal los. Um was geht's? Es geht um meine Ex-Freundin und meinen Sohn. Mein Sohn wird 5. Ja. Es geht darum, sie probiert mir halt den Kleinen zu entziehen, wenn ich nicht das mache, was sie möchte. Was will sie denn? Na, was will sie denn? Wenn es nach ihr geht, dass ich den Kleinen nur habe, dass sie regelmäßig Partys machen kann, ja, halt... Ach so, sie will dir den Kleinen so viel wie möglich aufdrücken, sozusagen. Na, so in dem Punkt, ja, und halt, ja, mit aufdrücken, ja, wie soll ich sagen, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber vielleicht erstmal noch so ein paar Fakten. Der Kleine ist 5 Jahre alt. Ja, gut, 5 Jahre jetzt, ja. Wie lange seid ihr schon getrennt? 5 Jahre. Ach so, 5 Jahre. Oh. Ja. Und wie ist das Sorgerecht geregelt? Sie hat alles alleine. Warum? Na, weil sie damals das nicht wollte, dass ich, also wir wollten damals, wo sie noch schwanger war, das gemeinsame Sorgerecht unterschreiben. Also wir waren auch schon beim Jugendamt. Mhm. Dann hat es da irgendwann, war die Frau da nicht da oder so, keine Ahnung, hat auf jeden Fall nicht so geklappt. Und dann ging es ja schon los. Also dann hat sie mich ja schon erpresst, nach der Geburt von dem Kleinen. Da hast du also damals nicht richtig deine Rechte von Anfang an beurkundet. Ja, genau. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war damals auch in den Punkten Schisser. Also ich hatte Angst vor ihr. Also in dem Punkt, weil ich ja dann selbst ohne Vater aufgewachsen bin und ich wollte eigentlich immer für mein Kind da sein. Und deswegen bin ich immer halt gesprungen, dass sie wollte. Ja, aber umso eher hättest du darauf drängen müssen, dass du das Sorgerecht auch bekommst. Richtig. Na gut, richtig, das ist jetzt schiefgelaufen damals. Kann man das nicht nachträglich einfordern? Ja, ich bin auch in regelmäßigen Kontakt mit dem Jugendamt, weil mein Sohn ist jedes Wochenende jetzt immer von Samstag zu Sonntag bei mir, weil ich bin unter der Woche immer arbeiten in der Nacht. Ja. Und vorher war er immer alle 2 Wochenenden bei mir. Seit dieses Jahr, also seit Juni ungefähr, da hat es angefangen wieder mit dem Kontakt. Vorher habe ich ihn 2 Jahre lang gar nicht gesehen. Ist denn dieser Kontakt ist jetzt vom Jugendamt so geregelt worden? Nein, gar nicht. Also meine Mutter hatte so ein bisschen Kontakt mit ihr gehabt und dann hat sie ihre mal gefragt, ob sie mal den Kleinen haben kann, weil ja meine Mutter ja die Oma ist und so ein bisschen mit. Und dann hat sie gesagt ja, und dann habe ich mir so gedacht, naja, jetzt ist mein Sohn auch mal hier, gehe ich mal runter. Mal gucken, was er sagt. Dann hat er mich gesehen, dann hat er mich angeguckt und hat zu mir gesagt, wer ich bin. Gut, ich meine mal nach 2 Jahren, wenn er mich 2 Jahre lang nicht gesehen hat. Aber ich verstehe noch nicht genau diese 2 Jahre, warum es da keinen Kontakt gab. Da war nur noch Stress da. Also es war nur noch Streit zwischen mir und ihr. Es hat ja alles nicht gepasst. Dann war ich auch in einer längeren Beziehung gewesen. Ich durfte nie eine Frau kennenlernen oder sonst was. Da hat sie gleich gesagt, wenn ich eine Frau hatte, durfte ich den Kleinen nicht mehr sehen. Das hat sie mir alles entzogen. Also immer musste ich halt das machen, was sie wollte. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt letztlich auf gut Deutsch an ... Ich kann ja nicht mein ganzes Leben alleine bleiben, möchte ja auch mal glücklich sein. Na klar. So, jetzt ist das so geregelt, wie du es gerade erzählt hast. Aber dennoch bist du Spielball in ihrer Hand, weil sie gibt richtig, die Richtung vor. Sie entscheidet je nach Gutdünken, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Richtig. Wie sieht das Vorgehen denn aus, dass du das Sorgerecht auch bekommst? Wie funktioniert das? Also das Vorgehen sieht so aus, dass ich wie gesagt mit einem regelmäßigen Kontakt mit dem Jugendamt bin. Das Jugendamt mir gesagt hat, weil ich alles so geschildert habe. Ich unterhalte mich auch mit meinem Sohn immer, wenn wir bei mir sind. Muss man das ja, dann vor Gericht nochmal einklagen oder wie geht das? Ja, das ist ja das Problem. Das Jugendamt hat zu mir gesagt, weil immer, wenn es über ein gerichtliches Verfahren läuft, immer auf den Rücken des Kindes ausgetragen wird. Ne? Und jetzt habe ich, also wie gesagt, ich rede mit meinem Kleinen immer öfters mal so abends und er hat zu mir halt gesagt, Papa, ich möchte nicht mehr bei Mama wohnen. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? Und dann hat er mir erzählt, dass er gehauen wird. Dann habe ich so von seiner anderen Oma und seinem Opa schon einige Sachen erfahren, dass er halt in sein Zimmer ständig gesperrt wird, dass ihm das Spielzeug weggenommen wird, weil er hat ja noch 2 jüngere Geschwister. Und dass er halt wie der letzte Dreck halt behandelt wird. So, ich habe da mit dem Jugendamt drüber geredet, der Kleine ist gut angezogen, aber ich habe auch gesagt, wenn ich jetzt... Nimmt das Jugendamt das ernst, was du ihnen da das erzählst? Das Jugendamt hat zu mir gesagt, das sind alles so eine Sachen, die immer noch ganz knapp da vorbeigehen, dass das Jugendamt sich einschalten kann. Weil er erzählt mir das zwar, aber ob es wirklich stimmt, ist ja eine andere Frage. Ne? Was wäre denn jetzt dein liebster Vorschlag? Wie sollte es geregelt werden? Also ich gehe jetzt so erstmal, dass ich das jetzt erstmal das Jahr ausklingen lasse. Mhm. Werde Anfang Januar, so wie Jürgen gesagt hat, nochmal das Gespräch. Jetzt ist die Leitung weggebrochen. Steve, also ich bin noch da. Ah, da bist du wieder. Ja. Ja. Mhm. Also wie gesagt, bis Januar warte ich jetzt und dann werde ich das machen, wie das Jugendamt das gesagt hat, mit ihr nochmal sprechen wegen des gemeinsamen Sorgerechts. Sollte sie das nicht machen, soll ich das wohl über das Gericht machen. Also mühsamer Weg. Allerdings finde ich, Steve, dass sich der Weg lohnt. Du machst es für deinen Jungen. Ja, natürlich. Und irgendwann ist der Junge in der Pubertät oder ein bisschen älter, wo du richtig klar mit ihm drüber reden kannst. Und dann wird er dich fragen, Papa, hast du alles unternommen, was du machen kannst? Deswegen musst du es wirklich machen. Ja, er fragt mich ja jetzt schon abends immer. Also wenn wir immer abends, wir setzen uns immer abends zusammen. Also ich meine mal, der ist wirklich nicht dumm mit seinen 5 Jahren fast. Er sitzt ja wirklich da und fragt mich auch ständig, Papa, hast du da angerufen? Papa, hast du nachgefragt? Ich möchte nicht bei Mama mehr bleiben. Wie lange warst du eigentlich mit dieser Frau damals zusammen gewesen? Was heißt zusammen gewesen? Also, wir haben uns in der Disco kennengelernt und ja, One-Night-Stand schwanger, ne? Und ach so. Ja, hab mich verliebt, waren wir vielleicht gewesen in den 9 Monaten, 8 Monaten, vielleicht 5 Monate zusammen insgesamt. Jedes Mal, also bei ihr war das Problem, soweit sie gemerkt hat, es geht nicht weiter, ist sie abgehauen. Ah, sie hat mich auch in der Nacht, weil ich habe mich ja wirklich darum gekümmert, also wo sie ja schwanger war, ich habe das ja wirklich alles aufwachsen sehen, bin mit ihr zum Arzt gefahren gemeinsam und alles drum und dran. Und eines zum Morgen stehe ich auf und gucke und sehe, die ganzen Sachen sind weg und ist sie abgehauen in der Nacht. Steve, in Anbetracht der schlechten Leitung, es ist sehr anstrengend, dich zu verstehen, zumindest für mich. Ich hoffe, dass man dich draußen besser versteht, aber irgendwie ist das mit der Leitung komisch. Aber ich habe natürlich deine Geschichte verstanden. Ich drücke dir so sehr die Daumen, dass du das schaffst für dich und für den Kleinen. Und ich biete dir an, vielleicht gibt's doch noch irgendeinen ganz klugen Hinweis, klugen Tipp, dass dich meine Psychologin nochmal anruft. Vielleicht hat die noch irgendeine Idee, die für dich hilfreich sein kann. Ja, na gerne. Na ja, klar. Okay, dann bitte ich dich aufzulegen und die Claudia ruft dich gleich zurück. Okay, danke schön. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Ja. So, meine Lieben, wir haben 1.37 Uhr und nochmal der Hinweis, auch morgen gibt es keine Sendung. Das geht jetzt noch bis Weihnachten so, dass der Freitag ausfällt, aber nächstes Jahr ist dann wieder alles ganz normal. Und da morgen keine Sendung ist, möchte ich euch jetzt schon mal sagen, welches Schwerpunktthema wir nächste Woche haben. Also das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Das ist unsere letzte Woche vor der Weihnachtspause. Dann das Thema heißt Wahrsager und Hellseher. Und ich frage euch, wart ihr schon mal bei einem Hellseher? Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Was haltet ihr grundsätzlich von diesen übersinnlichen oder sogenannten übersinnlichen Fähigkeiten? Was sagt ihr, wenn ihr vielleicht selbst diese Fähigkeit besitzt? Wie wird 2016? Gebt uns einen Ausblick. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema nächste Woche sprechen wollt, Wahrsager und Hellseher, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft vor der Sendung nächste Woche Mittwoch oder gerne auch während der Sendung an. Bin sehr gespannt. Wahrsager und Hellseher. Unser Thema nächste Woche. Hier ist Paul. Paul ist 32. Guten Morgen, Paul. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo erstmal. Hallo, Paul. Sprechen. Grüß dich. Hi. Kannst du mich ganz gut verstehen? Ich kann dich ganz gut verstehen, ja. Um was geht's? Ja, super, alles klar. Ja, es geht um Folgendes. Also, ja, krasse Geschichte. Ich bin hetero und habe mich in einer Transe verliebt. Direkt auf der Reeperbahn. Guck an. Ja, sowas soll ab und zu passieren. Ja. Erzähl, du hast auf der Reeperbahn eine Transe kennengelernt. Wo genau? Ja, ganz genau. Wo und wie? Das war so um Folgendes. Also ich war jetzt das letzte Wochenende mit meinem Chef. Übers Wochenende, wir wollten eine Reeperbahn-Tour machen. Und ja, war ja auch soweit alles schön und gut. Wollten Tivoli, Schmitztheater und uns das mal halt angucken, ja, und dann sind wir bei Olivia in der Bar gelandet. Olivia Jones, ganz genau. Okay, ja, die hat eine Bar da, genau. Ja, richtig, genau. So, und dann waren wir halt in der Bar gewesen und haben auch ein bisschen was getrunken. Ja, und da habe ich dann Transe kennengelernt, die auch direkt da bei Olivia arbeitet. Also Show-Act macht. Wie viele Leute, zu wie vielen wart ihr? Ich war nur alleine mit meinem Chef. Mit deinem Chef, das meinte ich jetzt. Nur mit meinem Chef ganz alleine, genau. Genau. Da hast du eine Transe kennengelernt. War dir klar, dass das ein Trans... Naja, klar, war mir absolut klar. Wunderschöne Augen, sag ich dir. Also. Wunderschöne Augen, ja. Ja, und da drin habe ich mich auch absolut verguckt. Ne? Gut, nächsten Tag war ja dann noch eine Show von Olivia. Und da hatten wir zwei Karten gehabt, direkt in der ersten Reihe. Mhm. Und waren dann auch mit denen so im Backstage-Bereich. Mhm. Ja, und da haben wir das ein oder andere auch getrunken gehabt. Mhm. Und ja, da saß Locati halt direkt neben mir. Die ganze Zeit über. Kati heißt Locati, genau. Er, sie ist. Ja. Ja, und ja, wie gesagt, dann saßen wir die ganze Zeit nebeneinander, haben viel miteinander gequatscht, auch viel Privates. Ja. Ja, und da kam das eine auf den anderen und ich weiß auch nicht, auf einmal irgendwie war da irgend so ein Knistern zwischen uns, auch von ihrer Seite aus. Ja, und ich habe mich krass verliebt, ne? Unheimlich sogar. Weil ist es denn schon zum Äußersten gekommen? Nein, gar nicht. Leider noch nicht. Ja, Moment, jetzt aber langsam. Du sagst leider. Du bist ein Heteromann. Ja, absolut. Eigentlich, so, jetzt ist ja klar, es ist ja klar, dass das eine schöne Maske ist, eine tolle Verkleidung, eine Illusion, die du da siehst. Wenn Kati nackig im Bett liegt, hat Kati einen Penis. Ja. So, und dann du, was dann? Das weiß ich gar nicht, ganz ehrlich, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass Kati einen Penis hat, ich weiß es ja nicht. Ja, wir haben darüber gesprochen gehabt. So, also obenrum ist sie operiert, also hat sie Brüste. Ja. Nur untenrum halt der Penis, ne? Man hat es auch bei der Show gesehen. Ja. Halt, ne? Ja. Aber ich will mich drauf einlassen, absolut. Also ich weiß es nicht. Also wir haben vorhin noch miteinander geschrieben, haben uns gute Nacht gewünscht. Ja. Und naja, aber absolutes Herz genommen. Ich möchte ja auch unbedingt, dass ich jetzt direkt wieder hochkomme. Ne, so wie weit entfernt wohnst du? Von Dortmund nach Hamburg. Na gut, das ist halt schon End zu fahren dann. Ja, 4 Stunden ungefähr mit dem Zug. Genau. Hat dein Chef diese Flirterei mitbekommen, ja, ne? Ja. Ja, der ist selber schwul, mein Chef. Ach so, okay, dann ist der da ganz offen. Ja. Genau, deswegen hat er mich auch da mitgenommen. Der wollte mir das mal alles zeigen. Er war ja schon öfter auch da oben und hatte einfach mal die Idee gehabt, komm, wir machen mal ein schönes Wochenende in Hamburg. Und, du bist ja schon im hohen Alter von 32. Ja. Gab es noch keinerlei Experimente diesbezüglich? Gar nicht. Nee. Gar nichts. Du hast bisher nur mit ganz normalen Frauen. Ganz normal mit Frauen und so. Also, ja. Also ich habe viele Bekannte, die schwul sind und so, ne? Das ist jetzt so nicht. Klar, da hatten wir auch mal einen Punkt im Kopf oder so, hatten wir uns auch mal hier und da mal Küsschen gegeben, kamen auch schon mal die Zunge mit dabei, so Spielereien gehabt. Ne? Aber so jetzt wirklich Sex oder so noch nicht. Ne? Aber in der Tat gibt es ja heterosexuelle Männer, die genau auf transsexuelle, transidentische Menschen stehen. Das gibt's ja. Ja. Das hat mit Schwul hat das auch nichts so zu tun. Das ist eine besondere Spielart der Sexualität. Du siehst sie ja als Frau eher. Ja, teils, ne? Also ich weiß schon, was dahinter steckt, ne? Mhm. Aber das sind auch die Augen, ja gut, das geschminkt und so. Ich weiß das schon, aber so auch die Art von ihm oder ihr, ne, das ist wahnsinnig. Aber für dich ist sie Kati und für dich ist es eine Sie. Ja, für mich ist es jetzt gerade eine Sie, ja, absolut, ja. Solltet ihr mal in einen näheren Kontakt kommen, wird das sicher für dich ein ganz ungewöhnliches Erlebnis sein, sie irgendwann mal komplett ungeschminkt zu sehen. Weil dann wird diese Person natürlich völlig anders wirken auf dich. Wahrscheinlich, ja. Ich will sie dir nicht schlecht machen, aber es ist halt, das gehört eben auch dazu, dass man damit auch dann rechnet. Ja, genau, ja, und ich habe jetzt, ich habe nur so wunderschöne Bilder jetzt halt vor. Ja, das macht mich auch alles total verwirrt. Deswegen wollte ich einfach mal mit dir mal darüber quatschen, was du darüber denkst oder wie du darüber denkst, weil ich bin absolut verwirrt, aber auch absolut verliebt. Ne? Aber so, dann ist für mich zählt, wenn du sagst, ich bin verwirrt und ich bin verliebt. Das Verwirrte, finde ich, ist jetzt egal. Für mich zählt, dass du sagst, ich bin verliebt. Und wenn absolut. Du in die Person Kati verliebt bist, ist das für mich ein ausschlaggebendes Argument. dann ja, ne? Lass dich weiter drauf ein. Na, aber natürlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, auch jetzt wieder da hochzufahren. Ich habe gerade das nicht richtig kapiert. Sie tritt auch in als Showmensch auf. Ja, ja, die Show-Ex bei Olivia. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Wie alt ist sie? Sie selber ist jetzt auch, was hat sie gesagt, 27 ist sie. Naja, rechne mal noch 2-3 Jahre drauf, man schummelt ja vielleicht ein bisschen so in der Szene. Ja, ja, ist auch in Ordnung. Ich meine, so der Rest, der passt ja, ist mir egal, ob die jetzt, also auch wenn, selbst wenn die jetzt 40 wäre. Ist auch egal. Ja, es wäre mir jetzt auch echt ist egal. Ist sie eher ein reines Showgirl oder hat sie auch noch einen richtigen Job? Nee, die ist jetzt momentan reines Show-Act-Girl. Also ja, gibt jetzt auch einen Exklusivvertrag jetzt für die nächsten 3 Jahre, so wie sie gesagt hat. Als, ja. Als was tritt sie auf? Was ist so als Inhalt ihrer? Ja, so Comedy-Transvestit halt, ne? Mit Singerei und sowas dabei. Ja, hat sie eine besondere Figur, die sie vielleicht nachahmt? Ein Weltstar? Nee, gar nicht. Nee, das nicht. Nee, gar nicht. Sie hat ihren eigenen Stil, halt Flocati, hat dann auch wie so ein Flocati-Teppich auch immer so ein ja, wie soll man sagen, so ein Flocati-Teppich kennst du wahrscheinlich. Ja, klar. So, so eine Jacke halt, so darüber. Das ist so ihr Stil, ihre Marke. Und singt sie selbst oder bewegt sie nur die Lippen? Nee, sie singt selber. Ja. Oh, wunderschön. Wunderschön. Ja, schöne Stimme. Mensch, Paul, wann seht ihr euch wieder? Oh, ich hoffe jetzt, ja, alsbald, also ganz schnell auf Silvester. Sie hat mich heute noch gefragt, was ich Silvester mache. Ja. Ich habe gesagt, auf jeden Fall will ich bei dir sein. Natürlich. Silvester fährst du schön nach Hamburg, da lasst es richtig krachen. Aber hallo. Bis dahin steigt die Vorfreude. Oh ja. Bis dahin. Tag. Natürlich, bis dahin könnt ihr noch viel tuchteln. Ja. Per Mail oder per Telefon. Ja, wir machen, wir schreiben, wir telefonieren. Ja, ich muss auch viel arbeiten halt, ne? Was machst du vom Beruf? Also ich bin vom Beruf Bautechnik und Maurer und baue jetzt momentan Wohnungen aus. Ah ja. Ja, naja, also richtig knallharter so, Handwerker, da stehen die Mädels drauf. Ja, das hast du ja auch gesagt. Ja, nee, freue ich mich unheimlich drauf. Also du sagst auf jeden Fall, ich würde einfach machen. Mensch, einfach Paul, drauf ein. Natürlich, was für eine Frage. Ja, ich bin verliebt halt. Ne? Natürlich. Also ich habe auch dieses Kribbeln, wie man so schön sagt, im Bauch. Ne? Wie ist es denn so bei deinen Kumpels? Redest du schon darüber? Oh, nee, ich habe, also wirklich die Einzige, die davon Bescheid weiß, ist echt meine Schwester. Mhm. Und sie weiß ja selber, dass ich nicht schwul bin. Und was sagt die Schwester? Lass dich drauf ein, probier's aus. Ja, ja. Du hast nichts zu verlieren, sagt sie. Könnte mir vorstellen, dass die Kumpels, wenn du das den Kumpels oder Freunden erzählst, dass die erstmal die Nase rümpfen. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber ist auch egal. Muss es ja nicht gleich alles. Ist mir egal. Also wenn es passt und es funktioniert, also dann müssen die es halt so hinnehmen. Dann sehe ich ja, wer dann halt meine wahren Freunde sind. So sagt das auch meine Schwester. Genau so sehe ich es auch. Paul, ich wünsche viel Glück. Ja, bitte. Und lass dich drauf ein. Mach die Erfahrung und habt ein wunderschönes Silvester, ihr beiden. Ja, danke schön. Und schöne Grüße an Sie von mir. Ja, werde ich auf jeden Fall weitergehen. Danke, Domian. Und an Olivia auch gleich. Und gleich noch Grüße an Olivia. Werde ich auf jeden Fall machen. Sehr gut. Und nochmal vielen Dank, dass ich nochmal durchgekommen bin in eure Sendung. Euer Team ist super, super geil. Dankeschön, Paul. Danke. Bin ich auch schon seit 20 Jahren. Super. Vielen Dank, Paul. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüssi. Danke. Und hier ist der Thomas. Der Thomas ist 48. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Thomas. Schönen guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ich habe deinen vorvorletzten Gesprächspartner gehört. Und ihr hattet ja gestern schon das Thema Gott. Ja. Und er sagte mir, er sagte dir, und ich habe es gehört, dass er über seine Schicksalsschläge, also den Verlust beider Frauen und die eigene Krankheit, genau, der Herr seinen Glauben verloren hat. Ja. Und das war für mich so die Initialzündung anzurufen und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin, weil ich einfach aussprechen möchte zu sagen, es ist wichtig, den Glauben nicht zu verlieren. Wenn man den Glauben kann, dann wird er immer wieder, glaube ich, auf die Probe gestellt. Kurze Frage nur vorab, bist du Priester oder Pfarrer? Oder Mönch? Nö. Nein. Otto-Normalverbraucher. Okay, ich frage nur. Otto-Normalgläubiger. Aber du bist tiefgläubiger Christ. Bist du evangelisch oder katholisch? Ich bin katholisch. Ja. Bin auch in einem katholischen Elternhaus groß geworden. Ja. Aber so, dass man sagt, jeder fängt irgendwann an, selber zu denken und für sich seine Entscheidungen zu treffen. Also in einem liberalen katholischen Haus. Ja. So, jetzt, du hast die Geschichte von Herbert gehört. Wir haben gestern ja eine ähnliche Geschichte auch gehört. Es geht ja vielen Menschen so, die nach schweren Schicksalsschlägen sagen, den kann es nicht geben, dass es, wenn es ihn gibt, dann ist es ein Sadist. Ich glaube nicht mehr an ihn. Was würdest du denn Herbert oder hättest du Herbert damals, als er vom Glauben weggegangen ist, abgefallen ist, was hättest du ihm gesagt? Wie hättest du es eingeordnet, erklärt? Dass mir das auch schon passiert ist. Dass ich diese Zeiten auch kenne. Ne, das wird ihm wenig helfen. Und man einfach sagt, ich kann es einfach nicht geben. Hm. Oder dass man sagt, wenn du ein gütiger Gott bist, warum lässt du dieses oder jenes zu? Hm. Das kann mich selbst betreffen. Gut, aber der Verweis auf deine eigene Geschichte, dass du es auch schon erlebt hast, das wird ihn nicht großartig überzeugen. Da sagt er ja, okay, warum gehst du nicht weg von Gott? Das mag ja sein. Ich muss ihn auch nicht bekehren. Den Anspruch habe ich gar nicht. Ja, Sondern mein Anspruch für mich ist zu sagen, jeder, der es kann, darf es doch auch weitertragen und sagen, pass auf, mir ging es auch schon so. Ich habe auch Nächte hinter mich gebracht, wo ich da lag und nicht mehr weiter wusste und sagte, warum, lieber Gott, lässt du das mir passieren? Ich habe dann zu einem Punkt gefunden, wo ich sagte, scheinbar gibst du mir keine Antwort, dann muss ich eben alleine weitermachen. Und allein heißt für mich nicht ohne Gott, sondern ohne die Antwort. Ja, das ist genau der Punkt. Wenn Menschen irgendwann keine Antworten mehr kriegen, dann sagen sie, es gibt ihn nicht mehr. Und ich sage, es gibt ihn. Warum schweigt? Denn du hast eine gewisse Kraft. Warum schweigt Gott? Schweigt er denn immer wirklich? Na, du hast keine Antwort bekommen auf deine Fragen nach dem Warum. Vielleicht nicht in der Form, die ich mir gewünscht hätte. Ja. Aber ich habe viele Antworten bekommen. Zum Beispiel? Auf einmal, ich lag hier und konnte nicht mehr. Und auf einmal kam zwei Tage später, ohne dass ich gewusst hätte, was passiert ist, was sich geändert hätte, ein Gefühl in mir, wo ich sagte, selbst mein Leben ist wieder schön. Mhm. Vielleicht ist das seine Antwort. Mhm. Was glaubst du grundsätzlich, Thomas, warum dieser Gott, den müssen wir ja gar nicht als den Christlichen identifizieren, wir können auch Allah sagen oder irgendeinen anderen Namen nennen, warum lässt dieser Gott auf der Welt so viel Leid zu? Weil er uns Freiheit gibt. Und zu der Frage, oder du hast gerade eigentlich was sehr Wichtiges gesagt. Mein Gott heißt weder Gott, noch heißt er Allah, noch Yahweh oder sonst irgendwie. Mhm. Ich finde es nur faszinierend, die drei größten monotheistischen Religionen haben einen Gott. Sie finden das alle gut. Mhm. Wir haben so viel gemeinsam in diesen drei Religionen. Warum lässt er zu, dass wir uns gegenseitig auf die Köpfe hauen? Du sagst, weil er uns die Freiheit gegeben hat. Warum lässt Gott aber das Leid zu, wozu der Mensch nichts kann? Das hat dann mit unserer Freiheit oder Unfreiheit gar nichts zu tun. Es gab immer auf der Welt schon schwerste Naturkatastrophen, die auch mit dem Menschen nichts zu tun haben, die unendliches Leid verursacht haben unter den Wesen auf der Welt, unter Menschen und auch Tieren. Warum lässt Gott so etwas zu? Ich glaube, dass Gott existiert, aber nicht dazu da ist, jedes einzelne Rädchen in diesem Universum immer zu bewegen. Und viele dieser Dinge, die passiert sind, wenn wir es mal angucken, jedes Menschenleben ist extrem wertvoll. Aber kannst du verstehen? Wir sind das einzige Lebewesen, das so auf jedes einzelne Individuum guckt. Aber kannst du Wenn wir uns die Summe angucken, haben wir uns extrem schnell, extrem weiterentwickelt. Bei allen Kollateralschäden. Und ich weiß, das hört sich jetzt fürchterlich an. Ja, das hört sich schlimm an. Ich sage das auch nicht leichtfertig. Ich sitze heute selber hier. Ich bin schwer krank. Ich habe mehrfach mit dem Tode gerungen, auch dieses Jahr. Aber kannst ich wusste nicht, dass ich heute noch da sitze und mit dir telefonieren darf. Aber kannst du verstehen, dass Menschen genau das, wie du es gerade erklärt hast, das deuten als mühsame Konstruktion von Menschen, damit sie dieses merkwürdige Konstrukt des Glaubens aufrechterhalten? Es ist ja ein wirkliches Konstrukt, was man sich da baut. Es ist ein Konstrukt, das sich ergeben hat. Und wir haben das nur mit unseren geistigen Mitteln im Endeffekt uns gebaut. Warum hat denn, wenn du das so intensiv denkst... Aber es sind unterschiedlichste Menschen zu unterschiedlichsten Zeiten auf dieser Welt zu diesem einen Ergebnis gekommen. Nenn es Gott, nenn es Allah, nenn es ein höheres Wesen. Da muss es etwas geben. Der ist manchmal so fies und wenn ich gerade am Aufstehen bin, stellt er mir ein Bein und ich fliege wieder auf die Schnauze. Er ist so fies zu mir, wie kann er sowas zulassen? Okay. Das ich stelle das nicht in Abrede. Ich möchte den Leuten nur sagen, und das glaube ich aus berufenem Munde, es lohnt sich immer wieder aufzustehen, dahin zu gucken und zu sagen, trotz allem, es rentiert sich an dieses Wesen, an diesen Gott. Ja, aber wir wollen nicht missionieren. Also wenn du das für dich so siehst, dann hohen Respekt, aber wir wollen das jedem Einzelnen überlassen. Thomas, ich danke dir aber auf jeden Fall. Wer sagt, er tut's nicht? Wer sagt, er tut's nicht, ist mir genauso lieb. Ich verstehe nur das auch sehr schwer. Gut. Ich möchte nur denen sagen, die vielleicht sehr schnell aufgeben. Das haben wir nicht. Hab ich versucht es einfach. Versucht's Thomas, einfach mal. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und ich danke euch, Jürgen. Alles Gute wünsche ich dir. Und wünsche dir und deinem Team, egal ob man glaubt oder nicht, schöne Weihnachten. Dankeschön. Und ein vor allem gesundes, neues, glückliches Jahr. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Thomas. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist noch die Hanne. Hanne ist 67. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe oh, Hanne. Oh, dieses hochtrabende Gespräch eben. Ja, aber meins geht fast auch in die gleiche Richtung, nur ein bisschen andersrum. Ich habe so meine Probleme mit Weihnachten. Ah. Mit den Konsum-Weihnachten. Ja. Ja. Ja. Weil ich finde einfach, ich habe schon so oft gesagt, die sogenannte Christenheit feiert an Weihnachten eigentlich die Geburt oder den Geburtstag von Jesus. Jesus ist erstens schon mal gar nicht im Dezember geboren. Zweitens, Domian, wenn du Geburtstag hast, was hältst du dann von Gästen, die zu dir kommen, sich untereinander beschenken und für dich haben sie nicht? Das finde ich einen guten Aspekt. Ja. Die sollten eigentlich den Jesus beschenken, genau, wenn man gläubig ist. Was bringt die Menschheit denn Jesus mit? Eltern bringen ihre Kinder um. Kinder bringen ihre Eltern um. Dieser ganze IS-Terror. Sie feiern das Fest des Friedens. Ja, sag mir mal, Domian, wo ist denn Frieden? Bist du denn eine Christin? Ja, Domian, ich bin evangelisch und ich lese sehr viel die Bibel. Aber dann kannst du doch für dich entscheiden, dass du dieses Fest in deinem Sinne begehst, ohne Konsum. Mach ich ja auch. Ja, das finde ich dann auch richtig, weil man kann sich ja von dem abgrenzen, von dem ganzen Irrsinn. Ich wage mich schon gar nicht mehr zur Zeit in Köln in die Innenstadt zu gehen abends, weil es ist wahnsinnig. Wir haben 10 Weihnachtsmärkte, man kann kaum gehen und atmen. Nur richtig, so kleine Weihnachtsmärkte, ich komme aus einem ganz kleinen Ort, sind ja noch sehr schön. Aber der Konsum, viele Menschen verschulden sich an Weihnachten, um Geschenke zu kaufen. Hanne, ja Gott, was soll das? Wie wirst du denn den Heiligen Abend verbringen? Domian, ich habe mit meinem Enkelkind Plätzchen gebacken. Ja, das war sehr schön. Das habe ich die ganzen Jahre auch gemacht. Wir schenken uns schon Jahre nichts mehr. Wir sitzen dann Weihnachten zusammen und sind froh, dass wir noch einigermaßen gesund sind. Und ich sage nur das, du hattest ja gestern Abend dieses große Thema sowieso gehabt, ja? Jesus, an Jesus braucht man nicht zu glauben, denn Jesus ist ja Realität, er hat ja gelebt. Ja? Und aber das würde jetzt zu weit gehen. Das wird zu weit, ich mag schon. Genau, weil die Sendung mich gleich vorbei ist. Ja, genau. Aber Hanne, ich finde... Jesus ist nicht Gott, denn Jesus ist Gottes Sohn. Ich finde es toll, dass du noch so einen Hinweis gebracht hast auf Weihnachten, einen kritischen Hinweis. Vielen Dank dafür und alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich Tschüss, auch. Hanne, ciao. Ciao. In der Technik heute Nacht, Tim Dohnke. Morgen sind wir nicht da, aber dann wieder in der Nacht von... Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende, ein ruhiges Wochenende ohne den ganzen Trubel. Ja, dann macht's gut. Bis Montagnacht. Tschüss, tschüss.